Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 47. Mit Merle Travis, Nat King Cole, James Ray, Little Willie John, Smiley Lewis, Phyllis Dillon, James Booker, Don Rich and the Bookaroos, Laura Nyro and LaBelle, Calvin Keyes, Sun Ra, The Everly Brothers, The Ethiopians, Toots and the Maytals und Duke Ellington. Wir hörten Duke Ellington mit seinem Orchester aus dem Jahr 1946 mit der W.C. Handy-Komposition Memphis Blues. Zwischen 1909 und 1916 komponierte W.C. Handy drei Jazz-Standards, Memphis Blues, Beale Street Blues und St. Louis Blues. Letzterer befindet sich immer noch im Repertoire vieler Jazzbands. Aber nicht nur Jazzer bedienten sich im Repertoire von W.C. Handy, nein, auch der stilprägende Country-Gitarrist Merle Travis, bekannt durch das Travis-Picking und als Komponist von 16 Tons, spielte den Memphis Blues Mitte der 50er Jahre ein. Ende der 50er Jahre verfilmte Hollywood das angebliche Leben des W.C. Handy. Dieser war 1958 mit Ende 80 verstorben. und wurde von Nat King Cole verkörpert. An seiner Seite spielte auch Eartha Kitt die weibliche Hauptrolle. Ursprünglich war Memphis Blues ein Kampagnensong für einen lokalen Politiker namens Crump aus Memphis, Tennessee, dessen Text nach Ende der Kampagne einfach in Memphis Blues umgedichtet wurde. Folks, I've just been down to Memphis town. That's where the people smile on you all the while. Hospitality, they were good to me. I couldn't spend a dime and had the grandest time. I went out dancing with a Tennessee dear. They had a fella there named Handy with a band you should hear. And while the dancers gently swayed, all the band boys played real harmony. I never will forget the tune that Handy called the Memphis Blues. They got a fiddler there that always slickens his hair, and folks, he sure does pull some bow. And when the big bassoon seconds to the trombone's croon, it moans just like a sinner on revival day, on revival day. That melancholy strain, that ever haunting refrain, is like a morning sorrow song. Here comes the very part that wraps a spell around my heart. It sets me wild to hear that loving tune again, the Memphis Blues. That melancholy strain, that ever haunting refrain, is like a morning sorrow song. Here comes the very part that wraps a spell around my heart. It sets me wild to hear that loving tune again. The Memphis blues, it sets me wild to hear that loving Memphis blues. Irgendwann Mitte oder Ende der 50er Jahre mutierte der Rhythm and Blues langsam aber sicher zur Soul-Musik. Wir hören drei Titel, die diesen Weg beschreiben, und fangen mit dem neuesten Titel aus dem Jahre 1962 an. James Ray, If You Gotta Make a Fool of Somebody, das war mehr oder minder schon eindeutig Soul-Musik. Danach Little Willie John, I'm Shaken. Ja, ist das Soul, ist das Rhythm and Blues? Die Übergänge waren fließend. Der Sänger Little Willie John, auch bekannt durch Titel wie Fever, war natürlich ein Soul-Sänger. Die Band, die dort spielt, naja, da kann man sagen, das war wohl noch stark Rhythm and Blues getönt. Aber der Titel, der danach kommt, Smiley Louis aus New Orleans, Someday, das war noch eindeutig Rhythm and Blues. Smiley Louis wird dabei musikalisch unterstützt von Dave Bartholomew und seiner Studioband, also der Band, die auch für den guten Klang bei Fats Domino oder Little Richard sorgte. Wobble in my walk, I'm trembling and I'm shaking. And when you take me in your arms to talk romance, my heart stops dough and the stink bodies dance, and I'm panting and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night, whenever this chill comes over me, I wanna hug it with all of my might, and I'm sweating. I'm shaking. A chill and a fever, so I've been told, makes your head spin around and your feet run cold. I got fever and I'm shaking. Feel like I've been run through the mill. I can't move around and I can't stand still. I'm so jittery and I'm shaking. Samson was a mighty good man, strong as in his day. And then along came Delilah and clipped his wig, and it looks like he took me the same old way. So I'm nervous and I'm shaking. Well, a storm rocks a ship on a sea, the wind shakes the leaves on a tree. I like a neighbor's wreck, I'm all shook up, and that's what you are doing to me. Cause I'm jumping and I'm shaking, and I'm jumping and I'm shaking. Shaking, shaking, shaking, shaking, shaking. I'm shaking. Shaking, shaking, oh, I'm shaking. Dave Bartholomew vom Swing kam, hört man bei dieser Aufnahme gut heraus. Er spielte ja mal ganz kurze Zeit im Orchester von Duke Ellington. Phyllis Dillon kommt aus Jamaika, ist eine Sängerin. Sie singt Perfidia, und zwar im Rock-Steady-Style. Das war Ende der 60er Jahre. Den Titel, den sie singt, Perfidia, ist allerdings weitaus älter. Das war, glaube ich mal, entweder die Einleitungsmelodie oder die Abschiedsmelodie, die das Orchester Glenn Miller in den 30er Jahren bei ihren Auftritten spielte. Die Musikszene Jamaikas war ja in den 50er Jahren und auch später stark von den New Orleans Sound beeinflusst. Der Grund war ganz einfach, die New Orleanser Rhythm and Blues und Soul Radiostation waren sehr gut auf Jamaika zu empfangen und diese Radiostation spielten natürlich auch die Platten ihrer lokalen Bands und Schallplattenstars. Der Organist James Spooker war weltbekannt innerhalb New Orleans. Außerhalb New Orleans sah das schon etwas anders aus, aber immerhin konnte er den Titel, den wir gleich hören werden, Gonzo, auch mal in die Rhythm and Blues und ich glaube sogar in die Popcharts hieven. Ansonsten war er aber eher lokaler Live-Musiker bzw. Studiomusiker. Sein Klavierspiel auf I'm Ready von Fats Domino kann man zum Beispiel dort auch bewundern, aber er ist auch auf vielen anderen Aufnahmen von Blues- und Soul-Leuten zu hören, unter anderem Fenton Robinson und Larry Davis, aber auch vielen anderen, viel bekannteren Leuten. Nun kommt endlich die Musik. Phyllis Dillon, Perfidia, James Spooker, Gonzo. Thank you. Buckaroos aus den 60er Jahren, mal ohne den Gesang von Buck Owens und dafür mit Don Rich als Gitarristen. Der Titel hieß Chaparral. Es würde mich nicht wundern, wenn sich die eine oder andere Band auch außer den Beatles in Liverpool für diese Musik begeistern konnte und sich durch sie beeinflussen ließ. Laura Nyro, eine amerikanische Pianistin, Songwriterin und Sängerin, wurde 1947 in New York City in der Bronx geboren, als Tochter eines Jazz-Trompeters und Klavierstimmers. Ihr wurde die Musik sozusagen in die Wiege gelegt, vielleicht nicht gerade die Soul-Musik, aber sie ließ sich davon beeinflussen. Das hört man bei der Titelauswahl, die sie 1971 mit der Gruppe La Belle aufnahm. Nur ein paar Jahre später, nach dieser Aufnahme, hatte La Belle einen Riesenhit mit Lady Marmalade auf dem Medley Monkey Time Dancing in the Streets sind La Belle als Background-Sängerin zu hören. Monkey Time war ursprünglich von Major Lenz in Chicago in den 60er Jahren aufgenommen worden. Dancing in the Streets ist natürlich ein Motown-Klassiker, Martha and the Vandellas. Oh, Calvin Keyes ist ein Altersgenosse von George Benson. Genau wie dieser ist er Gitarrist, weitestgehend im Genre Jazz. Allerdings ist er weitaus unbekannter. 1971 machte er sein Schallplattendebüt als Bandleader mit Shawnee auf dem Black Jazz Label. Der Titel, den wir gerade hörten, war BK. Ich gehe mal davon aus, dass von dieser Schallplatte nicht allzu viel Exemplare verkauft wurden. Ich meine, Sun Ra kann davon auch ein Lied singen. Trotzdem machte er immer weiter. Hier einmal sein Orchestra mit Gesang. Lover, Come Back to Me aus dem Jahre 1953. The sky was blue and high above. The moon was new, but love was old. This aching heart of mine was singing. Lover, where can you be? You came at last. Thank you. Im Dezember 1968 nahmen die Everly Brothers den Buffalo Springfield-Titel Mr. Soul auf. Mr. Soul wurde von Neil Young geschrieben und ist auch 1967 von Buffalo Springfield veröffentlicht worden. Jack Nitzsche hat das alles produziert. Jack Nitzsche war ein Musikproduzent, Arrangeur, der unter anderem für Phil Spector und dessen Sound of Wall gearbeitet hat. Mit dem Durchbruch der Beatles in den frühen 60er Jahren verloren die Everly Brothers schwer an Bedeutung, obwohl sie ja eigentlich den Sound für die Beatles mitgeprägt hatten, also die Beatles beeinflussten. Und obwohl sie qualitativ weiter gute Musik produzierten, live wie auch auf Schallplatte, wurden sie vom Publikum wie auch zum Teil von Musikjournalisten als eine Art Oldie-Truppe gesehen, was allerdings falsch ist. Was dagegen jedoch nie falsch ist, ist ein Fundbüro mit guten alten Reggae ausklingen zu lassen, zweimal hochklassige früher Reggae, The Ethiopians, Train to Scarvel, danach Toots and the Maytals, 5446 was my number. In welchem verwandtschaftlichen Verhältnis der Kopf der Ethiopians Leonard Dillon zu Phyllis Dillon, die wir ja auch in dieser Sendung schon hörten. Stand weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass es eine Verwandtschaft gab. Die Äthiopiens ermöglichten unter anderem auch dem jungen Bob Marley erste Sporen im Studio zu verdienen. Das war's schon wieder mit Framats musikalischem Fundbüro. Frank Matthias bedankt sich für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Schön, du Schabbit. give it, give it.